SWR 2 Sommerspezial. Kofferradio. Reisen zum Hören. Das babylonische Riff. Wachträume und Vexierbilder aus New York, aufgezeichnet und entziffert von Hans Magnus Enzensberger. Eine Sendung aus dem Jahre 1957. An der Bar eines Flugzeuges lässt der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger vier Personen zusammentreffen, die sich auf dem Rückflug von New York befinden. Sie alle suchen eine Antwort auf die Frage, was das Einzigartige an dieser Hauptstadt der Neuzeit sei. Aus der Retrospektive wirkt New York fremd und exotisch, verstörend und schön. Dabei wird die Metropole am Hudson nicht verklärt, doch leuchtet durch alle Skepsis und Irritation, die diese Stadt in ihren Besuchern erzeugt hat, eine Faszination durch, die letzten Endes nur noch von einer fast ratlosen Überwältigung durch das Phänomen dieser Stadt übertroffen wird. Im Anschluss an dieses Hörbild von Hans Magnus Enzensberger können Sie nach den Nachrichten 21.03 Uhr eine Sendung des Schriftstellers Horst Krüger hören, der New York im Jahre 1966 bereiste. Sie wollen etwas über New York hören? New York City, einst Nieuwe Oranje genannt und früher noch Nieuwe Amsterdam. Und längst ehe sie kamen, die Entdecker, die räudigen Helden, die Bibeln, die Perücken und die Uhren, hatte er schon Namen. Dieser winzigste aller Kontinente. 56 Quadratkilometer groß. Oder 800, wenn Sie den Bürgermeister fragen. Die Demografen sagen sogar 2000. Ein sehr alter Fels zwischen den Wassern. Dunkle, alte, indianische Namen. Verschollen und verraucht. Was soll ich Ihnen sagen? Was weiß ich davon? Hören Sie. Hören Sie? Ein Stück Holz, ein paar Klöppel, ein paar Enden Draht. Manhattana, Nieuwe Oranje, New York. Das ist Moondog. Hund gegen den Mond zu Deutsch. Hund zwischen den leuchtenden Felsen von Midtown Manhattan, Unilever House, Rockefeller Center, First National City Bank, Coliseum Tower, United Nations Chrysler Building. Moondog, ein bärtiger Musikant in alte Wolldecken gehüllt. War Surplus Material, US Army. Schmutziger olivgrüner Überfluss des Krieges. Moondog, der an der Ecke der 3. Avenue an der 42. Straße sitzt in der Schlucht. Moondog, der auf seinem Holze spielt gegen den Mond, gegen die Felsen, gegen den Überfluss, die Lichtreklamen, den phosphoreszierenden Aussatz der Welt, in der er lebt. Aber langsam werden Sie sagen, Ordnung muss sein, alles der Reihe nach. Sie wünschen Bescheid, Bescheid über New York und seine Einwohner. Also, ich bin geflogen. Die Reise nach New York beginnt mit einer langen Nacht, der längsten Nacht Ihres Lebens vielleicht, und mit der kürzesten endet sie. Der Flugplatz von Idlewild auf Long Island, der größte der Welt, eine zyklopische Landschaft, liegt in unserem Rücken. Der Kurs ist 67 Grad, ein paar Strich über Ost-Nordost, Europa zu. Sehen Sie nicht auf Ihre Armbanduhr. Sehen Sie auf die Sonne. Die Uhren irren. Kommen Sie mit ins Heck der Maschine. Die Nacht ist kurz, aber der Flug ist lang. Der Steward wird Ihnen uns kürzen helfen. Adrian van Loon, meine Damen und Herren. Er ist der Steward der Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Sie können es an meinen zwei silbernen Ärmelstreifen sehen. Nehmen Sie Platz an der Bar, meine Damen und Herren. Kurs 626 auf New York Idlewild, 19 Uhr Eastern Standard Time. An Amsterdam Schiphol, 12.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Reine Flugzeit, 11 Stunden, 45 Minuten. Wir fliegen gegen die Sonne. Die Drinks sind zoll- und steuerfrei. Sie können mich Adrian nennen. Ein Scotch mit viel Soda, Adrian. Danke. Übrigens, ich heiße Orlop. Heinrich Orlop mit B. Und bin Bürstenhändler. Vertreter für Monks & Co., die größte Borstenfirma Europas. Es ist kein leichter Beruf und ich habe viel Ärger. Meine Kunden schreiben Urlaub immer mit Doppel-P. Sie werden sagen, 7000 Meter über dem Weltmeer hätte das keine Bedeutung. Aber blicken Sie doch nur aus dem Bullauge. Es ist nichts zu sehen. Das Firmament nimmt eine Reinheit an, die unerträglich ist. Sie widerlegt unsere Geschäfte und liefert uns einer Art von Verzweiflung aus. Der Whisky und die Orthographie. Wo bliebe man ohne sie? Wie leicht hat man es auf einem Schiff? Man kann meskine Liebschaften anfangen und wenn einem gar nichts anderes mehr einfällt, ein Buch darüber schreiben. Aber hier? Und Ihnen, gnädige Frau, wie hat Ihnen New York gefallen? Es war die dümmste aller möglichen Fragen. Sie war die einzige Dame im Rauchsalon, sie sah elegant und streitbar aus. Italienisches Schneiderkostüm, schöne Turmaline, etwas Knisterndes in der Stimme. Barbara Lemming, Stockholm. Ich bin Journalistin. New York ist die hässlichste Stadt der Welt. Haben Sie diese Apartmenthäuser von Queens gesehen? 3000 Menschen wohnen in einem von ihnen und die Ziegelsteine haben die Farbe von blutigem Sand. Die Fenster sehen wie Schießscharten aus und die Feuerleitern decken den Himmel zu wie Wälder aus Schrott. Das Taxi vom Flugplatz fährt 6 Minuten lang durch eine riesige Panzersperre, ein endloses Band von kleinen Zementblöcken, die in den Himmel starren. Das sind die Friedhöfe dieser Stadt. Weit draußen, wo die Grundrenten sinken, verscharrt sie ihre Toten, wirft sie Autowachs und Schutt über die Dünen. Diese ersten 40 Minuten, bis das Taxi mich in der City ablud, werde ich nicht vergessen. Als ich ankam, war einer der Begriffe, mit denen ich die Welt verstehe, paralysiert. Der Begriff der Schönheit. Umso besser. Wie bitte? Ich sagte, umso besser. Verzeihen Sie, wir kennen uns nicht, gnädige Frau, und was ich sage, mag Ihnen recht unhöflich vorkommen. Die Destruktion der Begriffe, danken Sie New York dafür. Eine einzigartige Stadt. Mein Name ist Maurus, Thomas Maurus. Ich bin Tourist. Bitte schrecken Sie nicht, Tourist auf höchster Ebene, wenn Sie wollen, nämlich Philosoph. Sie setzen Ihren Fuß auf einen unbekannten Kontinent. The greatest city in the world. Man hat es Ihnen versprochen. Sie blicken sich um. Sie suchen ein schönes Haus, eine ästhetisch einwandfreie Straße. Ihre Blicke prallen ab an einem unabsehbaren, abscheulichen Raster. Die Architektur ein Hirngespinst. Es gibt nur ein einziges Bauwerk in New York, das ästhetisch fassbar ist. Vögel wohnen darin. Die Menschen durchjagen es mit einer Mindestgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern, die polizeilich vorgeschrieben ist. Ich spreche von der George-Washington-Brücke über den Hudson. Mit einer Brücke aber ist Ihnen nicht gedient. Das Taxi wendet und verschwindet um die Ecke des Häuserblocks. Sie stehen, umgeben von 3 Lederkoffern und einer Hutschachtel auf dem Gehsteig. Sie stehen im Namenlosen. Alle Städte, die Sie gekannt und geliebt haben, hatten den Raum mit Namen befestigt und die Namen überdauerten die Jahrhunderte. Bond Street, Rue Faubourg Saint-Honoré, Kongensnitdorf. Die Erde ist wild, wo wir ihr keine Namen geben. In der Nachmittagssonne strecken sich vor Ihnen die endlosen Fluchtlinien eines Koordinatensystems aus. Von Nord nach Süd die Avenues, von Ost nach West die Straßen. Und der Punkt, auf dem Sie stehen und auf den Hausburschen des Hotels warten, ist durch 2 Ziffern bezeichnet. Nicht die Magie der Namen, nicht die Rundung der Straßen schützt Sie. Sie sind ausgeliefert der Freiheit dieses Kontinents, auf dem es keinen Windschatten gibt und dessen Städte nicht Schutz und Mauern sind, sondern Camps, Biwaks. Zeltplätze an Wegkreuzen, durch die das wilde Wetter fährt. Und selbst im Verrotten sind sie vorläufig und ohne Bestand. Das Haus gegenüber, sehen Sie, es ist hässlich, gewiss. Aber es hat keine Risse, man könnte es noch ein Menschenalter lang brauchen. Aber wie Sie sehen, wird es abgesägt. Die Presslufthämmer donnern und mahlen es zu Pulver. Und wenn der Hausbursche nicht bald kommt, werden Sie ein anderes Hochhaus hier aufschießen sehen in ein paar Wochen. Glatter und höher als das alte, aber genauso hässlich. Was heißt hässlich? Wir werden uns neue Vokabeln suchen müssen für diese Stadt. Aber hier ist endlich Ihr Liftboy. Was nun? Ich bin vollkommen erschöpft. Ich werde die Klimaanlage einschalten und meinen Terminkalender auf den Tisch legen. Er ist voll von Verabredungen. Ich werde keine einzige davon einhalten. Eine Woche lang im Hotel sitzen und mir das Essen aufs Zimmer bringen lassen. Sie werden die erste Todsünde des Europäers begehen. Ich werde eine Woche vertrödeln, wollen Sie sagen. Sie haben recht, das habe ich tatsächlich getan. Später hat es mich gereut. Ah, das meine ich nicht. Eine Verabredung in Malmö oder Brüssel, gnädige Frau, ist eine Bagatelle. Man kann sie einhalten, aufschieben, vergessen. Tout s'arrange. Ein Appointment in New York zu brechen, ist unverzeihlich. Die Konventionen sind rigoros. Jedermann redet sich mit Vornamen an, gewiss, aber täuschen Sie sich nicht. Das Korsett der Vereinbarungen ist steifer als die Etikette beim spanischen Hof. Haben Sie Lust, eine Geschichte zu hören? Ich bin Zivilingenieur, Spezialist für Tiefbau, und die Stadt New York tut mir zuweilen die Ehre, an mich zu konsultieren. Als ich das letzte Mal drüben war, 96 Grad Fahrenheit im Schatten, Luftfeuchtigkeit bei 75%, eine Luft wie geschmolzene Zinnsoldaten. Da streikte in New York die Subway. Ich bin Pariser und bei uns streikt die Metro durchschnittlich zweimal im Jahr. Das ist keine Kleinigkeit für eine 6-Millionen-Stadt, das werden Sie mir glauben, aber wir werden damit fertig. Es wird jedes Mal halb eine Revolution und halb ein Volksfest daraus. Im Grunde, Cartesius hin, Cartesius her, haben wir doch alle eine gewisse Vorliebe für die Anarchie. In New York sieht das anders aus. Es war ein Nachmittag im Juli und der Streik begann um 16:30 Uhr. Sind Sie um 16:30 Uhr einmal am Times Square vorbeigekommen? Sie kennen das, ja? Die Drehkränze in den Untergrundbahnhöfen rotieren wie Turbinenräder und wenn die Wagen der Expresszüge sich keuchend öffnen, schleudert der Druck der Menge die Schwächsten auf die Plattform. Die Rush Hour ist die Hölle der New Yorker, in der sie täglich ihre Sünden abbüßen. Nun, es handelte sich um einen wilden Streik. Er war nicht angekündigt, sondern in aller Heimlichkeit angezettelt worden. Gegen 2 Uhr nachmittags riefen jedoch zwei der Streikführer einige Bekannte in ihren Büros an, um sie zu warnen. Eine halbe Stunde später waren sämtliche Telefonleitungen in der Innenstadt blockiert. Das Gerücht raste. Die Sekretärinnen riefen ihre Freunde in Jersey City, in Yonkers, in Flushing und Freeport, ja bis tief nach Neuengland und Pennsylvanien hinein an und baten dringend um Entsatz. Sie sahen voraus, dass sie in den Bürohäusern zwischen den Buchungsmaschinen würden schlafen müssen, wenn sie keiner abholte. Die Chefs verständigten ihre Frauen. Livrierte Chauffeure wurden herbeibeordert. Um 3 Uhr war in ganz New York kein Taxi mehr zu haben. Um 16:30 Uhr begannen sich die 6-spurigen Freeways, riesige Betonbänder, auf deren Überschreiten die Todesstrafe steht, zu füllen. Die Wagen strömten zu Tausenden aus der Peripherie ins Zentrum. An den Ausfallpunkten, auf den Brücken und Tunnelstraßen bildeten sich gegen 4 Uhr die ersten Knäuel gelähmter Wagenkolonnen. Die ankommenden Fahrzeuge blockierten die fliehenden Autoströme. Gegen 6 Uhr war das Chaos vollkommen. In Manhattan war kein Bett mehr frei. 750.000 Menschen saßen in Bars, Kinos und Bahnhöfen herum und warteten auf das Ende des Belagerungszustandes. Die impotenten Straßenkreuzer bedeckten wie vergiftete Käferheere die Expressways und Brückenrampen. New York drohte wie ein Saurier an seiner eigenen Größe zu ersticken. Kurz und gut, um 11 Uhr nachts brach der Streik zusammen. Einige Subway-Leute wären beinahe gelyncht worden. Es ist keine amüsante Geschichte, aber sie zeigt Ihnen vielleicht, warum in dieser Stadt die Vereinbarungen, die Konventionen heilig sind. Die Anfälligkeit eines zentralisierten Systems steigt im Quadrat seiner Größe. Oder, um weniger abstrakt zu reden, die Disziplin des New Yorkers hat nichts mit Manneszucht zu tun und heroischem Schwachsinn. Sie ist die Antwort auf eine ständig gegenwärtige Bedrohung. Die Lebensweise eines Mannes, der in einem gigantischen Kartenhaus lebt. Leise sprechen, nur keine Reibungen, lächeln und vor allem keine Verabredung versäumen. Verzeihen Sie mir, gnädige Frau, den erhobenen Zeigefinger. Es ist nicht der meine, es ist der Zeigefinger New Yorks. Er ist aus Eisenbeton. Er zeigt auf die Verlorenheit des Menschen. Ich habe es wohl bemerkt. Ich bin nicht in meinem Hotelzimmer sitzen geblieben, das müssen Sie nicht denken. Ich bin viel herumgelaufen, auf den Märkten, in den Vergnügungsparks und den Kaufhäusern, auf den Fährschiffen und den Bahnsteigen. Nachmittags um 5 und die Wassertanks sitzen bleiern auf den Dächern. Die finsteren Magazine an der Lower East Side liegen verlassen hinter erblindeten Scheiben. Über die leeren Parkplätze fegt der Wind riesige Zeitungen. Es ist ein warmer, feister Wind. Der Himmel hat Narben, wo die Hochhäuser ihn aufgerissen haben. Und die Leute in den Destillen, vor den Schaufenstern, in den Stehbierhallen, Ich will gar nicht von Gott reden. Aber wie sind Sie voneinander verlassen? Ein Gespräch? Was ist das? Sie wissen es nicht, Sie haben es vergessen. Oh, Sie sprechen viel und behende. Sprache wird wie Geld gewechselt auf vorgedruckten Scheinen, die von Hand zu Hand gehen. Das ist das Schlimmste, dass das Schweigen der Verlorenheit nicht stumm ist, sondern redet. Oh, how are you today? Glad to see you. Thanks, I'm just fine. See you soon. Tausendmal am Tag, mir geht's fein, wie geht's dir fein? Sie nennen es Disziplin, Monsieur. Es ist, als müsste man Steine essen. Als Studentin habe ich viel Theater gespielt. Und damals hatte ich nicht viel zu essen. Einmal gaben wir ein Stück, in dem ein Bankett vorkam. Das gebratene Geflügel war aus Pappe und die Früchte aus Wachs. Sie verstehen, was ich sagen will. Das wächserne Lächeln. Ich weiß, es erleichtert das Zusammenleben, aber es besiegelt die Verdammnis. Zwei New Yorker, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Jeder von ihnen ist fensterlos. Eine Monade mit Fernsehantenne, allein im Chaos der Waren. Haben Sie die Hausfrauen in den Supermarkets gesehen, wie die Etiketten ihre Gesichter ertränken? Ich habe sie gesehen. Es gibt keine optimistischen Amerikaner. Wir in Europa haben die großartige Fiktion erdacht, als könnten Menschen sich begegnen, das Tier, das sprechen kann. Die New Yorker beweisen täglich das Gegenteil. Wer wäre denn nicht verloren? Was heißt Tragödie? Es ist eine Tatsache. Helfen wir uns also so gut es geht mit Floskeln und Antennen. In dieser Stadt wohnen mutige, ungläubige Leute. Es wurde still in der Kabine. Nur das monotone Geräusch der Motoren war zu hören. Die meisten Passagiere schliefen längst an ihre langen, flachen Sitze gefesselt. Leise schwenkte Adrian seine Gläser. Der Weltraum funkelte. Die Neufundlandbänke in der Tiefe glichen nächtlichen Schneelandschaften. Cerostratuswolken lagen wie endlose Wächten über der See. Nur die grünlich glühenden Gase, die aus den Motorgondeln schossen, zeugten von der Schnelligkeit unseres winzigen Weltkörpers. Verlorenheit. Wer war verlorener als wir? 29 Grad Kälte Außentemperatur, 2 Zoll Aluminium zwischen uns und der Leere. Und doch lag Vertrauen, lag eine gebrechliche, von unseren eigenen Worten erfundene und vollbrachte Freundschaft in der Luft. Ich dachte an die 1000 Psychiater in New York, deren einträglicher, grauenvoller Beruf es war, hinter dieser Freundschaft herzujagen, sie einzufangen für ihre Patienten, das Gesetz der Riesenstadt zu widerrufen, dem sie doch selbst unterlagen. Arme Magier, die nicht einmal wussten, wie der Dämon hieß, den sie zu bannen vorgaben. Verlorenheit? Sie sagten Kontaktschwäche dazu. Alle Geschichten von New York handeln von ihr, der Pest von New York. Die Geschichte von dem Millionär. Er wohnt im selben Hotel wie ich. Er war ein altmodischer Millionär, keiner von den raschen Haien von heutzutage, sondern einer von der methodischen, geduldigen Ordnung der Biber. Er verbarg unter seiner gelben, dünnen, feingefältelten Haut das einzige metaphysische Laster der Millionäre, den Geiz. Niemand sprach jemals mit ihm. Er hatte sich ein rülpsendes Husten angewöhnt, von dem er, da niemand gewagt hatte, ihn darauf aufmerksam zu machen, nichts wusste. Er hatte vor dem Krieg einen Vertrag mit dem Hotel abgeschlossen und gegen eine feste Summe auf Lebenszeit sich eingemietet. Wenn er an diesen Vertrag dachte, lächelte er. Die Mieten waren auf der ganzen Welt gestiegen, nur er wohnte billig, er allein in ganz New York. Das Hotel hatte versucht, ihm zu kündigen, aber seine Anwälte waren besser gewesen. Er saß in der Halle und zählte. Er musste mit leeren Händen zählen, denn heutzutage haben die Banken den Geizigen ihre Wollust abgenommen, die Liebkosung der Münzen. Er zählte in einer Sprache, die niemand verstand als er selbst. Auch die Bettler führen Selbstgespräche. Auch den Bettlern hört niemand zu. Ich bin viel im Zentralpark gewesen, in diesem riesigen Rechteck konservierter Natur, umstellt von der fantastischen Skyline des Kapitals. Ein paar Schritte vom Harlem-Meer, einer großen Pfütze am Nordende des Parks, sitzt ein Mann in einem schmutzigen Hemd. Er sitzt jeden Tag dort, auch im Regen. Er ist mir aufgefallen, weil er leise vor sich hin sang, so oft ich vorbeiging. Es hörte sich an, als bete er Psalmen. Ich setzte mich auf die Bank daneben. Die Litanei verstummte für einen Augenblick. Er sah auf meine Hände. Dann erhob er seine Stimme wieder. Erst nach einer langen Weile begriff ich, dass er mich verfluchte. Er verfluchte mich, weil ich rauchte. Mit einer wilden Sorgfalt verfluchte er jeden, der mit einer Zigarette oder einer Pfeife im Mund vorbeikam. Er hatte sich ein langes, fürchterliches Lied gedichtet. Das Lied des Rauchers mit der leeren Tasche. Er betete mich tot, weil ich glücklicher war als er. Aber er sprach mich nicht an. Die Vereinigten Staaten, Schmelztiegel der Völker, na schön, ein arg strapaziertes Schlagwort, aber immer noch ist etwas Wahres daran. Nur, wer ist der Schmelztiegel der Vereinigten Staaten? Eben unser gutes altes New York. Es ist ein konvulsivischer Prozess, langsam, zäh, erbarmungslos. Im Botanischen Garten in der Bronx gibt es ein Glashaus mit fleischfressenden Pflanzen. Ein ungemütlicher Anblick. Ich habe oft daran denken müssen. Jeden Tag kommen ein paar hundert wehrlose, ahnungslose Neulinge an. Sie klettern mit 5 Worten Englisch, einem Bündel alter Wäsche und einem Säugling aus dem Flugzeug. Sie drängeln durch das Labyrinth der Einwanderungsbaracken von Idlewild. Früher gingen sie in Ellis Island von Bord. Erst waren es die Iren. Dann die Italiener und Griechen. Es kamen 1 Million Neger, können Sie sich das vorstellen? Vor 20 Jahren die Juden, die deutschen Antifaschisten, es waren Gemüsehändler und Universitätsprofessoren darunter, reiche Juweliere und Schriftsteller mit Pappkoffern. Und heute sind es die Puerto Ricaner und die Leute aus der Dominikanischen Republik. An der Bleecker Street lächelt der Diktator von Ciudad Trujillo 12 Meter groß von einer Pappwand. Aber die hungrigen Bürger seines Landes erwidern sein Lächeln nicht. Die Puerto Ricaner aber vor allem, 100 am Tag. Sie haben eine Adresse in der Brieftasche, der Vetter, der es geschafft hat, der Onkel mit dem kleinen Schuhladen. Und sie ziehen ein, 12 in einem Zimmer. Das Puerto Ricaner-Problem, die Zeitungen sind voll davon. Es ist immer das Gleiche. Der Hauswirt eines heruntergekommenen Apartmenthauses findet keine Mieter mehr. Er nimmt ein paar von den Einwanderern auf. Am anderen Tag sind die Grundstückspreise im ganzen Block um 30% gesunken. Die Leute ziehen aus. Braune Babys plärren auf der Straße. Manchmal gibt es eine Messerstecherei. Altpapier fliegt aus Pflaster. Wieder ein Block, sagt die wohlanständige, entrüstete Nachbarschaft, und ein Grauen überkommt sie. Leute, die auf der Straße singen, die abends vor den Häusern sitzen und lachen. Keine Sorge, sie werden nicht mehr singen, sobald es ihnen besser geht. New York wird sie verdauen. Es kann alles assimilieren, alles. New York hat keinen Charakter. Es ist universell. Ein paar Zuckungen im schwarzen Raster der Koordinaten. Dann haben auch die Unterprivilegierten Teil an den Freuden von Bad und Garage, Fernsehgerät und Plattenspieler, Supermarket und Telefon. Die Unterprivilegierten? Ja, das ist der amerikanische Ausdruck für Proletariat. Was für ein grotesker Euphemismus. Ja, ich weiß, ich bin selbst Sozialist. Auch ich hatte früher einen Terminkalender in der Tasche, als ich nach New York kam. Die Bowery besuchen, mit den Tramps und den Trinkern sprechen, die Slums in der Lower East Side und in der südlichen Bronx. Gespräche mit New Yorker Sozialisten. Ich habe es bald bleiben lassen. In den Autobussen wird für soziale Sicherheit geworben. Das ist ein Slogan für ein Desodorant. Ich lüge nicht. New York hat kein Proletariat. Das Essen ist fürchterlich, aber es reicht für alle. Das materielle Elend wird bekämpft wie Tuberkulose und Krebs mit einer fabelhaften Energie. Die Ausbeutung geht nicht mehr durch die Lohntüte, schon längst nicht mehr. Sie geht durch das Gehirn. Die Expropriation der Gedanken und Gefühle, hier liegt das gesellschaftliche Problem dieser Stadt. 10-mal täglich werden sie gefragt nach ihrer Adresse. Sie murmeln ein paar Zahlen, 550 West 58 oder 812 Ost 132. Ein abwesender Ausdruck tritt in die Augen des Fragers. Jeder New Yorker hat eine kleine Rechenmaschine in seinem Kopf. Hören Sie, wie sie rappelt? Letzte Ziffer streichen, durch 2 dividieren, Schlüsselziffer abziehen. Presto, in ein paar Sekunden kommt das Resultat heraus. Schlechte, mittelmäßige oder gute Adresse. Der 500er Block ist gut, der 550er ist vielleicht eine Schlangengrube. Sie werden das nie begreifen. Aber der Mann, der Sie fragt, weiß alles über Sie, wie viel Sie verdienen, was für Bekannte Sie haben und wie hoch Ihr Kredit ist. 315 Ost 87, dann sind Sie vermutlich Deutsch-Amerikaner. Uhrmacher vielleicht, oder Sie haben einen kleinen Kleiderladen oder einen Würstchenstand. Ost 87, das ist Yorkville. Und hier wird die geistige Auszehrung ganz deutlich. Was für ein Albtraum, eine Ausstellung von Kitsch-Postkarten. Kein deutschen Hasser könnte sich etwas Deprimierenderes ausdenken. Mit hängenden Schnurrbartenden das Hindenburg-Bild an der schmutzigen Fassade. Der Nachtisch im Ratskeller heißt Liederkranz. Er ist klebrig wie die Melodien, die den Sauerkrautdunst durchziehen. Kommerzempfangsabend zum 33. nationalen Sängerfest des Edelweiss, der Uschel Schuhplättel Club. Im Kino nebenan, wenn die Sonne wieder scheint, um Thron und Liebe. Und nicht nur bei den Deutschen, bei den Franzosen, bei den Chinesen und Russen. Überall diese tristen Vereine, dieses ranzige Volkstum, diese verschimmelte Vergangenheit. Überall, nur bei den Negern nicht. Oft schien es mir, als wären Sie die einzig Lebendigen in diesem endlosen Marionettenspiel der Verlorenheit. Ihre Gesichter sind der Heiterkeit und der Trauer mächtig. Harlem ist das einzige Quartier von New York, das ein Geheimnis besitzt, so wie die alten Städte unseres Kontinents ihr Geheimnis haben. Das Geheimnis von Harlem schließt eine Weigerung ein. Die Schwarzen spielen das große Spiel nicht mit, dieses verdammte Spiel der Disziplin, der Askese. Das Leben als Leistung, die Zukunft als Extrapolation, die Lust als Verbannung. Jetzt, da sie in New York nicht alle ihre Rechte, aber die wichtigsten erkämpft haben, tritt der innere Sinn dieses Kampfes erst ans Licht. Ihre reinsten Stimmen sagen Nein zu dem, was sie als ihre Welt um sich finden. Und aus den Augen Harlems leuchtet diese Lust, es selbst zu sein, nicht auf und unter zu gehen im Gemenge der Anpassung. Ich bin eines Abends in den Savoy Ballroom gegangen, einen Tanzpalast im Herzen von Harlem. Die Musik war ohrenbetäubend. Zwei Calypso-Bands spielten abwechselnd die ganze Nacht hindurch, ohne die mindeste Unterbrechung, die stampfende, unwiderstehliche Musik von den Antillen aus Trinidad und Haiti. Es ist eine billige, blecherne, durchdringende Musik, fast ohne Melodie. Sie geht nieder wie ein tropischer Regen auf den Wellblechdächern eines Slumviertels in den karibischen Kolonien. Aber sie erweckte 400 Paare aus der Lähmung der Subways und der Fabriken. An dieser schwitzenden, wogenden Menge auf dem Parkett war etwas Paradiesisches. Keiner schämte sich vor dem anderen. Alle waren willkommen. Die alten Flusspferde, die sich selbst und ihre Zuschauer gutmütig auslachend den Mambo karikierten, einen schüchternen 17-Jährigen umhalsend. Die schönen, gärtenschlanken Mulattinnen in eklatanten, gold- und kupferstrahlenden, hautengen Roben. Die schmutzigen alten Trinker und die Bos in lila und lindgrünen Anzügen. Es war zwischen den leuchtenden Felsen von New York, ich möchte darauf schwören, der einzige Ort, an dem es eine Lust war, zu leben. Und ich saß zwischen ihnen, geduldet, und sah meine Hände an. Sie waren weiß, die einzigen weißen Hände, 12 Block weit die einzigen. Zum ersten Mal in meinem Leben spürte ich meine Haut um mich liegen wie eine Grenze, wie ein Gefängnis. Ich war eingenäht in diese bleiche Farbe wie in einen Sack. Ich begriff, dass ich kein Recht hatte, an diesem Tisch, in diesem Saal zu sitzen. Ich ging zurück in mein Hotel. Die Wände meines Zimmers waren weiß wie mein Gesicht im Spiegel. Man kann, wenn man die richtigen Ecken weiß und viel Zeit hat, wunderbar essen in New York. Borscht Blitschinski im russischen Bären, die Reistafel im East of Suez mit ihren 24 Gerichten und im Copenhagen die wunderbaren Salate und Marinaden von einem unübersehbaren kalten Buffet. Aber gewöhnlich hat man ja nur knapp 12 Minuten, um einen schnellen Lunch hinunterzuwürgen, und so lässt man sich in eine der 1000 riesigen Cafeterias treiben. Eine Cafeteria hat bekanntlich nichts mit einem Kaffee gemeinsam. Zwar wird einem auf das Tablett mit dem Mittagessen eine kochende braune Flüssigkeit gestellt, doch muss hier wohl eine Verwechslung vorliegen. Die Ähnlichkeit mit Kaffee ist verschwindend gering. Nein, eine Cafeteria ist ein Bahnhof, eine Galerie, eine vernickelte Kathedrale, in der 16 Stunden am Tag die Raubtiere gefüttert werden. In einem solchen Lokal begegnete ich meinem Rätsel. Einem großen Wandspiegel, der mich zwang, mir bei meiner hastigen Mahlzeit zuzusehen. Ich sah fabelhaft aus, sonnengebräunt, als wäre ich just aus Florida zurückgekehrt. Wie sonderbar, dachte ich. Es hat doch seit Tagen geregnet. Und ich warf einen Blick auf die anderen Gäste. Sie waren ebenso braun und sportiv wie ich. Im Spiegel. In Wirklichkeit waren ihre Gesichter eher grün, wie das meine. Der Spiegel war mit einer braunen Puderschicht unterlegt. Ich war ärgerlich. Der Betrug ist ein vermutlich unablösbarer Bestandteil unserer wirtschaftlichen Ordnung. Das ist mir selbstverständlich wohl bekannt. Das Unbegreifliche war die Plumpheit des Manövers. Ich deduzierte, entweder bemerken die Kunden des Lokals nicht, dass sie zum Besten gehalten werden und verlassen es in der Überzeugung, ihre Gesichter wären sorgfältig getönt wie die von Filmschauspielern und mit dem innigen Wunsch, möglichst bald in die Cafeteria zurückzukehren, die ihnen zu dieser Überzeugung verholfen hat. In diesem Falle wäre ihre Dummheit unbegrenzt. Oder aber der dummschlaue Wirt wird durchschaut, Entrüstung breitet sich aus, der Saal leert sich, ein besonders empörter Gast zertrümmert den Spiegel. Keines von beiden geschieht offenbar. Wahrheit und Lüge sitzen sich gegenüber, Bild und Spiegelbild, und lächeln sich an, als hätte es nie eine Feindschaft zwischen ihnen gegeben. Es ist ein winziges Rätsel. Eine unerhörte Begebenheit. Darf ich Ihnen Beistand leisten, Monsieur? Ihr Rätsel ist mir sehr vertraut. Lassen wir uns nicht beirren. Es ist winzig, aber bedeutend. Vielleicht können wir es lösen. Ein philosophisches Problem, zweifellos, die Puderschicht hinter dem Spiegel. Aber vielleicht tut es gut, zuerst einmal eine soziologische Seite zu betrachten. Wissen Sie, wovon New York lebt? Ich meine, was ermöglicht eigentlich dieses fantastische Gebilde? Welche Kräfte bewirken, dass Millionen von Leuten sich freiwillig auf dieses Riff begeben, auf dem ein wildes Klima herrscht, ein wilder Lärm und eine wilde Bedrängnis? 3.300 auf einen Quadratkilometer. Seien wir doch ehrlich, meine Damen und Herren, das ist seltsam und ein wenig widerlich, nicht wahr? Also, Industrie und Finanz, Handel und Wandel, werden Sie sagen. Gut, aber was sehen Sie davon? Die großen Ozeandampfer an den Piers der Cunard Line, der Holland America, der Greek und der French Line, der Osaka Shosen Kaisha und der Compagnia Nacional de Navegação. Sie bemerken ein paar höchst vornehme Messingschilder mit altmodischer gravierter Schrift und die undurchsichtigen Fassaden der Türme in der City. Was geschieht hinter diesen Fassaden? Was wird hergestellt? Vermittlungen. Nicht einfache Vermittlungen über den Ladentisch, durch den Schalter, das auch, das spielt keine Rolle. Es sind vermittelte Vermittlungen. Und Vermittlungen davon. Vermittlungen in dritter, vierter, x-ter Potenz. Und die höchste? Die abstrakteste all dieser Vermittlungen, ihre Schlüsselfunktion, ist es die Politik? Sie wird nicht in New York gemacht. Sie ist die einzige Industrie einer provinziellen, etwas schläfrigen Stadt im Süden. Nein, die Schlüsselindustrie von New York produziert Wünsche, Imaginationen, Träume, Fata Morganas, Mythologien. Sie haben ganz recht, Herr Orlop. New York ist ein Kontinent, eine Welt für sich. Aber warum ist es eine Welt? Weil es eine Welt erzeugt. Eine Scheinwelt. In ihre Spiegel sehend bemerke ich, dass sie lügt. Eine Lügenwelt. Gut, eine Lügenwelt, eine Reklamewelt. Bleiben wir zunächst bei diesen Vokabeln. Aber betrachten wir diese Welt genauer. Alle Anzeigen und Plakate, Packungen, Prospekte und Schilder, die uns umgeben, sind Aspekte dieser Welt. Und nicht nur sie, auch die Produkte, die sie umhüllen, auf die sie verweisen. Nicht, was ohnehin hergestellt würde, zu verkaufen, ist ihre Aufgabe. Es kann vielmehr nur das allein noch hergestellt werden, was sie bereits in die Wirklichkeit projiziert und an sie verkauft haben. An die Dummen verkauft. Denken wir uns einen Anthropologen, der einen fremden Stamm besucht. Einen Stamm vielleicht, der längst ausgestorben ist, sagen wir die Mayas oder die Assyrer. Er wird sich entschließen müssen, seine philosophischen Fundamente zu verlassen. Er betritt fremden Boden. Die Seele? Unbekannt. Die Unendlichkeit? Kommt in den Gedanken des neu entdeckten Stammes nicht vor. Die Zukunft? Unübersetzbares Wort. Sie sehen, worauf ich hinaus will. Wir aus Europa kommend bringen zu viel mit nach New York. Nicht nur unsere Hemden und Hüte, deren Schnitt uns verrät, sondern auch unsere Vorstellungen und Begriffe. Philosophie, Politik, Kunst und Liebe. Was berechtigt uns zu glauben, sie wären brauchbarer als das bürgerliche Gesetzbuch bei den Maori? Die meisten Einwohner von New York haben weiße Gesichter wie wir. Und sie reden ein Idiom, das dem Englischen verwandt ist. Hinter den Schläfen hört die Ähnlichkeit auf. Aber wie ärgerlich, ich fange an zu dozieren. Verzeihen Sie mir, ich sollte lieber Geschichten erzählen. Ich verletze die Regeln dieser schönen Stratosphärengesellschaft, die wie nur je Boccaccio und Chaucer einsame Pilger im Weglosen vereinigt, damit sie einander durch die Erzählung ihrer Abenteuer das Unwirtliche wirklich machen. Ist es Ihnen auch so ergangen? Ratlos macht der Regen den Europäern New York. Wohin fliehen? In die unreinen Katakomben der Subway? Kaum zu empfehlen. Ins Café? Nicht existent. In den Club? Man ist nicht Mitglied. Zu Freunden? Man müsste eingeladen sein. So trieb der Regen mich in das Foyer des Chrysler Buildings, der großen Nadel aus Chrom, Ecke 42. und Lexington Avenue. Die Glastür schwingt lautlos auf. Es ist trocken. Die Klimaanlage summt leise vor sich hin. Eine Musik dringt aus unsichtbaren Schalldosen. Geisterhaft entführt die Rolltreppe den Besucher nach oben in den Audienzsaal. Der Hof erwartet ihn. Auf gepolsterten Podien thronen die Potentaten, die Automobile. Der riesige, gedämpft erleuchtete Saal ist menschenleer. Auf ihren purpurnen Sockeln drehen sich langsam, langsam die funkelnden Ungeheuer. Kein Fußfall ist nötig. Die Demokratie lächelt ihr vergoldetes Lächeln. Jedermann ist willkommen. Wenn Sie die wahren Talente, die ganz brillanten Köpfe dieser Stadt sehen wollen, besuchen Sie die großen Agenturen. Sprechen Sie mit den hellen Knaben, die über Nacht einen Sänger, ein Waschpulver, einen Präsidenten, einen religiösen Erweckungsfeldzug, einen Büstenhalter oder eine Bombe in die Träume eines Kontinents zu kneten verstehen. Hier werden die Linsen und die Spiegel gefärbt und geschliffen, durch die wir die Welt und uns selbst erblicken. Hier wird das Firmament lackiert und über den Kosmos ein zweiter gestülpt, der sich ansaugt wie ein riesiger, unablösbarer, fantastischer Egel. Und so beginnen wir doppelt zu sehen. Zuerst uns selbst, Monsieur Lecoq in grün, Monsieur Lecoq in sonnenbraun. Dann die Stadt um uns. New York, die einzige Stadt der Welt, die zweimal existiert. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Die Parabel von der doppelten Börse. Wie eine Börse aussieht, weiß jedermann. Ein Zwinger für die ehrlichen Makler, die hurtig und wenig graziös ein abstraktes Menuett tanzen. Das goldene Kalb hat sich zugunsten des Fernschreibers in Chiffren und Stromstöße sublimiert. Bezifferte Klappen springen auf und zu und die Telefone klirren durch das nervöse Gezwitscher. Es ist ein absurder und gewöhnlicher Anblick. Eine Börse wie überall auf der Welt. Aber außer dieser Börse gibt es noch eine zweite, ihr Komplement in der Welt der Public Relations. An olivgrün uniformierten Leibwächtern vorbei trägt sie der Lift in ein strahlendes Vestibül. Eine hübsche, sterile Hostess empfängt sie. Bunte Spielzeuge laden zu kleinen elektronischen Vergnügungen ein. Drücken Sie auf den goldenen Knopf. Der Präsident von Ronald Steele möchte Sie persönlich sprechen. Und aus der Muschel dringt ein sonores, vertrauenerweckendes Organ, das Ihnen die Vorzüge einer wackeren Kapitalanlage und die guten Taten des Konzerns im Dienst der Völkerverständigung schildert. Ziehen Sie den Hebel, jeder Mann am Regiepult der Geschichte. Die Wirtschaft des Landes tickt und surrt vor Ihnen ab in einem leckeren Modell wie eine Spielzeugeisenbahn. Nehmen Sie Platz. Ein Zeichentrickfilm im eingebauten Kino weiht Sie in die Geheimnisse des Volkskapitalismus ein. Sick. Und schließlich betrachten Sie unser kleines, süßes, vollautomatisches Marionettentheater. Vorhang auf, Szene. Rotkäppchens Großmutter in ihrem kleinen Haus im Walde. Weit und breit kein Wolf, Großmütterchen hat andere Sorgen. Sie ist ihrer Aktien müde geworden. Klick. Sie humpelt zum Makler, einem pausbäckigen jungen Mann in der nächsten Kleinstadt. Klick. Der Makler ruft New York an. Klick. Sein Partner dort, ein würdiger älterer Herr, drückt seine Zigarre aus und setzt sich in Bewegung. Er schreitet zur Börse. Ende des ersten Aktes. Zweiter Akt. Klick. Im sonnigen Kalifornien sitzt ein strahlender junger Familienvater vor seinem frischen Luxushäuschen. Er denkt an die Zukunft. Warum nicht sicher gehen? Klick. Ein Besuch beim Makler ist immer gemütlich. Klick. Der Makler wählt flink seinen Freund in New York. Klick. Der Freund nimmt seinen Regenschirm und die Diplomatentasche unter den Arm und eilt, wohin wohl, zur Börse. Ende des zweiten Aktes. Dritter Akt. In der Börse, einem prächtig erleuchteten festlichen Saal, schütteln sich die beiden Herren herzlich die Hand und wieder einmal sind zwei Menschen ihrer Sorgen ledig. Klick. Das alte Mütterchen zählt in Maklers Stübchen seine Scheine. Endlich kann sie sich die lang ersehnte Waschmaschine kaufen. Klick. Der pazifische Familienvater umarmt seine Frau. In der rechten Hand ein blitzgrünes, fröhliches Aktienpaket. Happy End, Verbeugung, Vorhang. Nun haben auch Sie, lieber Gast, das Wesen der Börse verstanden. Der Fernschreiber tickt Ihre Namen aufs Papierband, zur Schleife gebunden. Können Sie den Streifen mit nach Hause nehmen, ein hübsches Souvenir. Vielen Dank für Ihren Besuch. Aber Sie übertreiben. Es ist die pure Wahrheit. Versuchen Sie es, wenn Sie wieder nach New York kommen, gnädige Frau. Und die Börse ist keine Ausnahme. Auch der Zentralbahnhof existiert zweimal. Die Stadtverwaltung, die Warenhäuser und Zeitungen, die Fernsehstationen und das Polizeihauptquartier. Alles doppelt in einer realen und einer imaginären Ausführung. Sehen Sie doppelt, lieber Gast. Oder noch besser, sehen Sie nur die schönere Seite der Medaille, die zweite. Die Wahl soll Ihnen leicht fallen. Sehen Sie New York, wie es lächelt. Der Tourist, Herr Maurus, hat mehr vom Leben. Ich sage das ohne Bosheit. Es fällt Ihnen offenbar schwer, der zweiten Welt von New York Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Mir auch. Einem New Yorker würde unser Gespräch verwerflich scheinen. Betrachten Sie beide Seiten der Seifenblasenwelt, Ihre Erzeuger und Ihre gläubigen Betrachter. Auf der Seite der Betrachter, welch ein Mangel an Zynismus. Was für eine Kraft der Hoffnung, welche Unenttäuschbarkeit. Man zertrümmert keine Spiegel, man ist geduldig. Immer wird die neue Würstchensorte, wird Hawaii auf den Plakaten schöner sein als in Wirklichkeit. Aber der Widerspruch wird ertragen. Die Utopie ist nicht von heute, sie ist vielleicht von übermorgen und wäre sie noch so fadenscheinig. Auf der Seite ihrer Erzeuger aber, welche Virtuosität! Die Wirklichkeit ist abgeschafft. Es lebe die Halluzination, gewiss. Aber sehen Sie nicht, dass hier eine Welt verfertigt wird, so autonom und mächtig, so konsistent und zwingend wie nur je die Welt eines Malers oder Dichters? Der Begriff der Wahrheit ist zerfallen. An seine Stelle getreten sind die Kriterien der Wirksamkeit und der Aufrichtigkeit. Ich wage das Wort zu gebrauchen. Auch die Erzeuger, die Texter und Zeichner, die Strategen und Statistiker sind weder Heuchler noch Zyniker. Sie glauben alles, was sie sagen. Und was sie hervorbringen, ist das amerikanische Äquivalent der Kunst. Lieber Herr Maurus, Sie gehen zu weit. Kein New Yorker wird Ihnen recht geben, so wenig wie ich. Wissen Sie, dass man nach New York reisen muss, wenn man heute als Europäer Kunstgeschichte studiert? Wissen Sie, dass wir in der alten Welt den großen Premieren am Broadway nichts Gleichwertiges entgegenzustellen haben? Haben Sie die 100 kleinen Galerien besucht, in denen oft unter den größten Opfern eine Malerei zu sehen ist, so avanciert wie nur je in der Rue de Seine? Haben Sie das Ballett der Stadt New York vergessen? Die blühende Produktion der Verlagshäuser in der Finsternis des unteren Broadway? Die unvergleichlichen Bibliotheken, die das kulturelle Bewusstsein und die Lesewut der einfachen Leute von New York hervorgebracht haben. Ich könnte meine freundliche Ermahnung lange fortsetzen. Ja, ja, die Kultur. Wovon ihr gesprochen wird, ereignet sie sich nicht. Die Kultur, auch sie ein Begriff, der nicht zugeschnitten ist auf eine Stadt wie diese. Von Europäern definiert, zum Kanon gewisser gesellschaftlicher Obliegenheiten erstarrt. Die Diskussionen der Intellektuellen sind voll davon und im Budget der neuen Mittelklasse hat sie einen festen, kleinen Platz erobert. Die Kultur in New York, das ist Greenwich Village, von allen Quartieren der Stadt das traurigste. Dieses schiefe Saint-Germain-des-Prés, die Vernissagen mit Tomatensaft und Cocktails, die Rettung der Kultur bei Kerzenschimmer und Joghurt, in den Schaufenstern gedeiht der saure Kitsch. Ewig stellt die falsche Avantgarde die echte bloß. Atmosphäre. Die Preise in den Restaurants steigen und in die Studiowohnungen im Village ziehen teure Rechtsanwälte, Neuvermählte aus dem Social Register und in Ehren reich gewordene Callgirls. Die Kultur, eine Importe, die wie manche tropischen Früchte nicht gedeiht, wenn man sie verpflanzt. Der Import europäischer Begriffe ist die Erbsünde der amerikanischen und im Besonderen der New Yorker Intelligenz. Sie erklärt die tiefe Verachtung für die Eierköpfe, die Langhaarigen, die ihre Mitbürger für sie hegen. Also landen wir beim ältesten Klischee derer, die aus New York heimkehren. Dort, wo die Barbaren wohnen. Ich sehe, Ihr Sarkasmus bleibt mir nicht erspart und Sie gestatten mir nicht, an den Prinzipien zu kratzen. Sehen Sie nicht, dass ich diese Stadt preise, die Sie entsetzlich nennen? Es ist eine Stadt ohne Heuchelei, wenn Sie Greenwich Village den Rücken zukehren. Ihr Bewusstsein definiert sich in der Welt des Scheins. Ich nannte die Reklame das Äquivalent der Kunst. Ebenso ist die Massenkunst das Äquivalent der Reklame. In Tin Pan Alley, wo in die Rillen von Millionen von Schallplatten die Melodie von morgen gepresst wird, in den Fernsehstudios von Radio City, wo täglich in den Shows die Könige des Tages gewählt werden und wo die zweite Welt sich selber unaufhörlich zelebriert, dort ist der Geist dieser Stadt zu Hause. Der Geist, zu dem sie sich bekennt, zu dem sie sich entscheidet. Die Kultur von New York, das sind die Figuren auf dem Bildschirm. Das Cembalo hat ausgespielt. Auf dem Felsenriff von Manhattan sind die Entscheidungen gefallen. Entweder muss ein Mann das große Spiel mitspielen und seine ganze Kraft auf die Alchemie der falschen Träume setzen, oder... Oder, Herr Maurus? Oder er muss zurückfallen in die große Verborgenheit. Erinnern Sie sich an die Wüste, durch die Sie gefahren sind. An die Feuerleitern, an die Lichtschächte, an die Fassaden von der Farbe des blutigen Sands. New York ist vielleicht eine Stadt der Verdammnis. Aber die Verdammnis ist das größte aller Verstecke. Die Verlorenheit hat einen Doppelsinn. Die verlorenen Söhne sind die freiesten. In den Tiefen von Brooklyn, in einem Haus, das allen anderen Häusern gleicht, einem unauffindbaren Haus, schrieb Thomas Wolfe seine glühenden Rezitative. Garcia Lorca lebte jahrelang in einem der Tausende von Zimmern, die den Studenten von Columbia University, in deren Dormitories, zur Verfügung stehen. Und vor 100 Jahren ist ein Mann namens Edgar Allan Poe durch die düstere Bronx gegangen, unerkannt und obskur. Die verlorenen Söhne von New York, sie werden sie nicht im Village finden und nicht auf den Cocktailpartys im Sheraton. Im Sheraton zu allerletzt. Dort hatte ich gewohnt, meine Abschlüsse gemacht, gegessen und geraucht, nachts, wenn es keinen Schlaf gab, in meiner Isolierzelle, die mit allem Komfort versehen war. Und die Gespenster des Fernsehens bevölkerten Tag und Nacht 14 Kanäle. Maurus schwieg, die Journalistin war fast eingeschlafen über ihrem Glas. Die Zeiger meiner Armbanduhr wiesen auf 1. Aber der Himmel vornab hatte sich seidig grün gefärbt. Ein massiver Herr in Kapitänsuniform betrat die Lounge. Keine Sorge, meine Herrschaften, der Co-Pilot hat mich abgelöst. Ach, New York. Ja, ich war nie dort, wenigstens nie länger als einen Tag. Ich schlafe gewöhnlich in einem kleinen Hotel in der Nähe von Idlewild. New York, für mich ist es der Brennpunkt der zahllosen roten Parabeln auf meiner Karte. United States Coast und Geodetic Survey Aeronautical Chart 2201. Nein, ich kenne es kaum, Ihr New York, aber ich weiß eine Menge davon. Geschichte war immer meine Leidenschaft. Und New York, mag es sonst ein verdammter Fleck sein, seine Geschichte ist so gut wie die jeder europäischen Stadt. Moin, meine Herrschaften, und guten Flug. Guten Morgen, Herr Kapitän. Tja, die Geschichte von New York. Gehen Sie durch die Schluchten von Manhattan. Architektur. Das sind nicht Häuser, was da zum Himmel starrt. Es sind Träume aus Kristall. Es sind Moränen und Canyons. Noch immer schießen regellos die glänzenden Nadeln in die Höhe. Aber die Erosion greift sie an. Bald werden sie verwittert sein, bald werden sie schwärzlich und angenagt dastehen wie ihre Schwestern aus dem heroischen Zeitalter der Wolkenkratzer. Und neue Eiszeiten werden kommen. Wolkenkratzer. Ein Wort aus der Großväterzeit. Liegt nicht schon eine leise Nostalgie über den verrußten Stationen der Subway? 1910 sind sie gebaut. Im Archäozoikum der Technik. Die Morgans und die Vanderbilts. Ihre düsteren Paläste stehen immer noch an der teuersten Straße der Welt. Aber es ist spät geworden. In die Wall Street, eine winzige, tiefe Runzel im Fels, dringt die Sonne selbst im Juli, nur eine halbe Stunde am Tag. Der großartige, der schmutzige Traum, aus dem die Stadt geboren wurde, ist er schon ausgeträumt? Wir sollten einen New Yorker fragen. Aber hier sitzen wir an der Bar, vier müde Gäste aus verschiedenen Ecken der Welt und entfernen uns mit 600 Stundenkilometern von der Stadt, die wir entziffern wollten. Und kein New Yorker, den wir fragen könnten, zwischen Himmel und Wasser. Ihnen kann geholfen werden, mein Herr, wenn Sie gestatten. Sie haben den Steward vergessen. Ich lebe in New York, Hillside Avenue, Little Neck. Es ist ziemlich weit draußen, eine lange Straße mit kleinen Einfamilienhäusern in der Nähe von LA Park, und meine Kinder sind mit dem Rad in 5 Minuten am Long Island Sand. Es ist ein schöner Sandstrand und man kann baden. Ich habe ja nicht viel Zeit übrig, meistens bin ich nur 3 Tage in der Woche zu Hause. Manchmal fahre ich zu den Oakland Gardens hinüber, um ein bisschen Golf zu spielen. Es gibt doch einen Yachtclub in Little Neck und wir sparen auf ein Boot. Es gibt Fische in der Bucht, müssen Sie wissen. Nein, ich kann mich nicht beklagen. Es ist wahr, ich bin Holländer, aber meine Frau ist aus New York. Wissen Sie, warum wir uns drüben niedergelassen haben? Wir wollten unsere Ruhe haben. Ihre Gespräche? Ach, sie waren sehr interessant und lehrreich für mich. So eine Bar, wissen Sie, ist die beste Universität. Ich habe nicht alles verstanden und manches hat mich erschreckt. Meine Nachbarn wären sicher ebenso erstaunt gewesen. Es muss ja eine wilde Gegend sein, dieses Manhattan. Wir kommen selten hin. Manchmal gehe ich mit meiner Frau groß aus, die Theaterkarten sind teuer und man muss sie monatelang vorher bestellen. Dann essen wir im Fireside in ein Huhn im Korb oder wir gehen in einen Nachtclub. Es ist ein harmloses Vergnügen, aber es ist teuer und umständlich. Die Subway fährt nicht bis zu uns heraus. Ich bin noch nie Subway gefahren. Es ist einfach zu weit nach Manhattan hinein. Wir sehen uns lieber Fernsehen an, wenn es etwas Gutes gibt. Manhattan. Du lieber Gott. Ich komme wahrhaftig öfter nach London oder Brüssel. Aber das ist mein Beruf. New York. Ja, wenn Sie mich fragen, eine Stadt wie jede andere. Nun, vielleicht kenne ich sie nicht gut genug. Das ist schon möglich. Vielen Dank, mein Herr, vielen Dank. Aber es ist uns nicht erlaubt, Trinkgelder anzunehmen. Wenn Sie jetzt aus dem Fenster gucken, können Sie die Küste von Irland sehen. Der graue Strich über dem silbernen Wasser. Sehen Sie? Arran und Limerick, Leiden und Amsterdam. Die süßen Namen Europas. Nur ein Zettel auf meinem Koffer verrät, dass ich in New York war. Eine Stadt wie jede andere, sagte Adrian, der New Yorker. Ein Spiegelkabinett, meinte Maurus, eine Wildnis oder ein Versteck. Für Barbara Lemming war es eine Hölle mit Feuerleitern vernagelt, und Lecoq dachte, wenn er ein Telegramm aus New York bekam, an Gneis und Schiefer, an rätselhafte Verwerfungen, an Gourmandise und Geologie. Und ich? Ich hätte geschwiegen die ganze Zeit, sagen Sie. Das ist wahr. Ich habe nichts zu erzählen. Ich habe nichts gesehen. 3 Wochen lang bin ich in New York gewesen. Ein Borstenhändler hat es nicht leicht, ich sagte es schon. Die Polyvinyle, wenn nur die Polyvinyle nicht wären. Und die Amerikaner lieben Erfindungen. Sie finden Kunststoffe wunderbar. Die Natur? Eine etwas beschränkte alte Dame. Ihre Produktion bestenfalls vorläufig brauchbar, bis die Laboratorien Besseres liefern. Keine Kleinigkeit, ihnen die Schweinsborsten Europas zu verkaufen, und wären unsere Schweine noch so gut gehalten. Aufträge über $120.000 habe ich hereingeholt, ohne Lieferfristen. Aber das wird sie nicht interessieren. New York? Ich habe Bürstenhändler gesehen. New York nicht. Manchmal spät, wenn ich es nicht mehr aushielt im Hotel, ging ich die Avenue hinunter, ein paar Blocks. Eine endlose Lichtschlange lief um das Gebäude der New York Times und schrieb Geschichte in das besinnungslose Gewimmel von Times Square. 50 Megatonnen Gerät in der Wüste von Nevada erfolgreich abgefeuert. Bombe zu 90% sauber, sagen Experten. US-Ausschuss für schuldig befunden. Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr nicht ausgeschlossen. Präsident Eisenhower eröffnete Baseballsaison in Washington. Die wütenden Stimmen der Straßenhändler, der Zeitungsjungen, der Portiers vor den Nachtclubs, Pfiffe, Hupen und Sirenen. Die Stimmen der Betrüger, der Liebenden, der Spieler vor den Automaten. Welche von ihnen war die Stimme New Yorks? Vielleicht ein paar Klöppel und ein Ende Draht. Die olivgrüne Wolldecke war ihm von den Schultern gerutscht. Ein dünner Regen fiel zwischen den leuchtenden Felsen auf das große Riff über den Wassern. Moondog hieß er, der da spielte. Hund gegen den Mond. Ich glaube, das sagte ich schon. Hören Sie ihn? Hören Sie? Das babylonische Riff, Wachträume und Vexierbilder aus New York, aufgezeichnet und entziffert von Hans Magnus Enzensberger, eine Sendung aus dem Jahr 1957. Es sprachen Lilo Barth, Fritz Albrecht, Hans-Helmut Dicko, Kurt Haas, Walter Hilsbecher und Alf Tamin, Regie Irmfried Wilimczyk.